Okay, Leute, ich erkläre euch jetzt mal, was Fabi-Tech ist, ja, oder wer Fabi-Tech ist. Fabi-Tech ist Fabi. Tech von ihm ist gut, ja. Fabi-Tech ist so behindert im Kopf, ja. Der kommt in leider nicht raus, um einen Stock bis auf den Fliegen. Und legt sich dann fast auf die Fresse, aber wenn ihr uns niemand, dann ist es Fabi-Tech und seine Musik klatscht mehr als jemand anderes. Darum ballert euch eure seine Mucke rein und klatscht es richtig schön Rinder in die Pizzeier, sodass sich die Napsen richtig fett verplatzen sind, Junge. Ich hoffe, man sieht dich später irgendwann mal auf dem Second Wave, während du auflegst, ey. In Wurm ist am besten auch noch, Alter. Fabi-Tech.